schön sie nicht. Nun ja, Sir. Ich fühle mich wie ein Stückchen Butter, das dahinschmelzt auf einem enormen Stapel Pfannkuchen.